gefrierenden Selbst. Im flüchtigen Ich. Kein Halt inmitten meiner Ketten, meiner Zellenwand. Nichts als Wand. Alberner Maurermeister. Ich. Nichts als Scheitern. Gebrochene Flügelscheren der verhinderten Engel. Ich töte täglich meinen Liebreiz. Hass. Schneidet euer Fleisch gedankenreich in Fetzen. Kälte nagt in meinem Ich, im Hohlraum meiner Träume, die einfach schmelzen, wie warmer Kinderschnee. Und ich tue immer zu, was ich nicht lassen kann. Ich lieb mich nicht.